Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Meine Freundin ist ein Biest oder meine Freundin ist eine Teufelin oder meine Freundin ist eine ganz grausame Person. Wenn ihr mir dazu etwas erzählen könnt, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, ruft mich ganz einfach an unter der Telefonnummer 0800 678 111 oder unter der Faxnummer könnt ihr mich erreichen 0800 5678 110. Jetzt müssen wir leider eine ganz kleine Musikpause noch machen, weil mein Kopfhörer nicht in Ordnung ist. Den müssen wir ganz schnell mal austauschen. Jetzt aber, ich höre wieder richtig. Ich kann ja gar nicht mit euch reden, wenn dieser Kopfhörer nicht funktioniert. Ich verstehe dann ja gar nichts, weil das Telefon ja hier auf den Kopfhörer geschaltet ist. Also ich sage es nochmal, das Thema heißt: Meine Freundin ist ein Biest. Meine Freundin ist ein schlechter Mensch. Meine Freundin ist ein grausamer Mensch. Meine Freundin ist ein Teufel, eine Teufelin. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, von eurer Freundin, vielleicht eurer besten Freundin oder vielleicht auch von eurer Partnerin, dann ruft mich an 0800 5678 111. Und der Erste, der heute angerufen hat, ist, ich sehe nur Männer im Moment hier, das ist ja wirklich, also ist Dirk. Dirk ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Dirk? Ja, Jürgen? Ja, ich höre dich. Ich brauche mal einen Rat. Bitte? Ja. Ein Rat? Ja. Ja. Das ist also so bei mir, ich habe eine Freundin seit 2 Jahren. Ja. Mit der bin ich, wie gesagt, wir leben zusammen in der Wohnung. Ja. Und sie ist jetzt schwanger geworden. Mhm. Bloß das Problem ist das, ich habe eine 5-jährige Beziehung vor mir, also eine Ehe auch vor mir. Mhm. Die ging 5 Jahre lang und wir haben keine Kinder kriegen können und sind damals zum Arzt gegangen, mhm. haben uns untersuchen lassen. Wir dachten erst, dass meine Frau, also dass die da nicht, dass die, also dass das an der liegt, dass wir keine Kinder kriegen. Und dann mussten wir beide zum Arzt. Ich musste untersucht werden und meine Frau, mhm. meine Ex-Frau. Mhm. Und das Problem ist das, bei ihr ist alles in Ordnung, aber das Problem noch bei mir, also ich kann keine Kinder erzeugen. So war die Annahme damals. Das war damals die Annahme, genau. Richtig, genau. Ja. Jetzt ist es so, ich weiß seit 6 Wochen, dass meine jetzige Freundin, dass sie schwanger ist. Und du weißt eigentlich auch, dass du... Nein, das habe ich ihr bis jetzt verschwiegen, weil... Ja, aber du weißt es ja. Also ich weiß es, du ja. Meine jetzige Freundin weiß aber nicht, dass ich zeugungsunfähig bin. Die weiß nicht, was du weißt. Nein, die weiß nicht, genau. Das ist. Und du bist dir ganz sicher, dass das damals ordentlich diagnostiziert worden ist, dass du zeugungsunfähig bist? Ja, ich denke schon. Also ja, weiß man ja. Kann die Ärzte auch nicht irgendwas, was nicht stimmt, ne? Mhm. Und, aber es gab damals nur eine Untersuchung, ne? Nee, das sind 3 Untersuchungen sind das, mhm. die ziehen sich dann über ein halben Jahr hinaus. Mhm. Und dann wird dann eine Analyse daraus erstellt und mhm. dann sieht man da, zu 99% kann das eigentlich normalerweise bei mir mhm. nicht der Fall sein. So, jetzt ist die Freundin, die neue Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen bist, schwanger. Die ist schwanger, seit 6 Wochen. Und jetzt hast du ganz üble Vermutungen. Ja, das ist mein Problem. Ich mhm. weiß nicht, was ich machen soll, weil... Einmal ist das Schlimme, ich habe ihr nie gesagt, dass ich zeugungsunfähig bin. Ich mhm. habe da immer Angst vor gehabt. Mhm. Und das Zweite, wenn ich jetzt frage, ob es mir fremdgegangen ist, mhm. dann denkt die, Moment mal, hat er kein Vertrauen zu mir oder was da los ist? Und wie wäre es denn, wenn du ihr ganz einfach das so erzählen würdest, wie du es mir gerade erzählt hast? Nämlich, dass du dich hast vor einigen Jahren untersuchen lassen, ausführlich, ausgiebig untersuchen lassen und die und das Resultat war, du bist zeugungsunfähig. Dann also ich bin mit mir am Ringen, ob ich nicht nochmal zum Arzt gehen soll. Es kann ja jetzt sein, dass sie eine Fehldiagnose gestellt haben oder wie das heißt. Kann sein. Das meinte ich ja gerade mit. Dass die Ärzte sich getäuscht haben, kann ja nun mal kommt ja wieder vor. Aber dennoch, Dirk, warum sprichst du da nicht offen mit deiner Freundin drüber? Warum sagst du ihr das nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe da Angst vielleicht ein bisschen vor. Warum denn? Ja, dass sie mich verlässt, deswegen. Ja. Weil deswegen ist meine Ehe auch auseinandergegangen. Warum sollte sie dich verlassen, weil du zeugungsunfähig bist? Ja, sie will vielleicht Kinder haben. Aber sie ist doch jetzt schwanger. Bitte? Aber sie ist doch jetzt schwanger. Ja, aber das ist ja auch das nächste Problem. Ja, und von mir wahrscheinlich nicht. Ja, und dann hätte sie ja keinen Grund, dich zu verlassen, sondern du hättest einen Grund, sie zu verlassen. Sehr, sehr kompliziert alles, aber so ist es doch. Ja. Dann hätte sie doch den schwarzen Peter. Das ist das Schlimme. Ne? Bloß, ich liebe die Frau normal, ne? Und ich weiß nicht, es kann auch von mir sein. Wir haben auch Sex immer, ne? Ganz klar, aber normal kann, also ich habe nie verhütet. Es gibt die dollsten Sachen, wo die Ärzte festgestellt haben, ja, dieses Paar kann keine Kinder kriegen und dann kommen doch Kinder. Also, wenn's aber. Alles schon da gewesen. Ja, das ist richtig. Aber ich dachte immer, ne? Von mir kann es nicht sein, das ist ein Biest, die geht fremd, wenn ich da mal weg bin oder so, wenn ich auf Arbeit, ich bin LKW-Fahrer, ich bin viel unterwegs, ja. Das kommt ist, noch dazu. Ist denn in den zwei Jahren mal irgendwas schiefgelaufen? Hast du mal was mitbekommen, dass sie mit einem anderen Typ was hatte? Nee, eigentlich nicht. Also, nee. Wir haben immer mal ein bisschen Stress und Streit, ich war auch mal am Wochenende dann beim Kumpel gewesen oder so. Aber das ist ja großartig, da was ist da? Sprecht ihr denn so über Treue? Sagt sie dir, hier Dirk, ich bin dir ganz treu immer? Nein. Nee. Das nicht. Also betreue gar nicht. Wir leben schon, als wären wir schon fast 10 Jahre zusammen, sag ich mal. Wir gehen beide arbeiten. Also Dirk, ich finde die sauberste Lösung ist, wenn du ihr das so genau sagst. Hier Mädchen, ich bin völlig erstaunt, dass du schwanger bist. Ich bin eigentlich zeugungsunfähig. Was ist jetzt los? Jetzt müssen wir was gemeinsam unternehmen. Vielleicht kriegt die einen knallroten Kopf, wenn du es ihr sagst. Ja. Dann wäre es schon klar. Ja. Oder sie ist auch völlig, völlig erstaunt und dann solltest du dich schleunigst nochmal untersuchen lassen. Aber mit ihrem Wissen, finde ich. Ja, ist klar. Ich muss es versuchen. Einfach, wie ich dich angesprochen habe. Einfach. Ich finde auch nicht, dass du da groß was verkehrt machen kannst oder kaputt machen kannst. Ja, mehr als kaputt machen kann ich nicht, glaube ich. Nein, du kannst da, glaube ich, nichts kaputt machen. Mhm. Im Gegenteil, es kann auf diese Art und Weise irgendeine Wahrheit herauskommen. Die Wahrheit kann heißen, ich bin doch zeugungsfähig. Eine positive Wahrheit oder eine negative Wahrheit, die liebe Dame ist dir fremdgegangen. Naja, klar. Und dann ist es auch gut, wenn diese Wahrheit letztendlich an den Tag kommt. Da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. So, genau so ist es. Oder? Ja. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Also ich bin ja mal sehr gespannt, was sie, wie sie reagiert, wenn du... Ich kann ja nochmal anrufen. Ja, das dauert ein bisschen, aber ich kann nochmal anrufen, wenn euch das interessiert. Hier, also mich interessiert es wirklich sehr. Nun ist es aber so, dass wir noch nächste Woche Sendung haben und dann in eine Sommerpause gehen. Ich würde mal vorschlagen, dass du dich nach der Sommerpause Ende August für uns nochmal meldest. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin werde ich das wohl wissen dann. Dann bin ich auch sicher, ja, klar. Dann kann ich dir sagen, ob ich noch zu haben bin. Genau. Dann machen wir ein bisschen Werbung für dich. Ne? Genau. Aber viele zu. Gut, Dirk. Also ich wünsche toi toi toi und wir sprechen uns Ende August nochmal. Ich hoffe. Okay. Tschüss. Es hat hier gerade gepiepst und gefunkt. Ich muss mal wieder mein Handy ausschalten, damit es hier nicht gleich klingelt und wir uns alle erschrecken mitten in einem wichtigen Gespräch. Hört ihr das? Das sind die Wellen, die Funkwellen, die hier auf unseren Sender kommen. Ich grüße herzlich den, wo ist er denn hier? Ist er den Christian und der ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Deine Freundin ist auch ein Biest? Ja, so kann man es nennen, ja. Im weitesten Sinn des Wortes? Ja, doch. Erzähl. Also ich habe meine Freundin vor 2 Jahren, habe ich die kennengelernt. Mhm. Und ich sag mal, am Anfang war es eigentlich eine relativ normale Beziehung. Das heißt, es hatte Hochs und Tiefs, sie war gelegentlich mal zickig, ich war zickig. Mhm. Eine relativ normale Beziehung. So, vor ungefähr 5 Monaten waren wir da auf einer Party von einem Freund. Und so im Laufe des Abends war sie dann plötzlich spurlos verschwunden, sage ich mal. Und ich bin dann in diesem Haus rum, habe sie gesucht und irgendwann habe ich einen Gastgeber auf dem Flur getroffen und gefragt, wo sie denn jetzt sei und ob er sie gesehen hat. Und er meinte, ja, schau mal im ersten Stockwerk nach. Ja. Das habe ich dann gemacht und habe dann meine Freundin mit 3 Herren im Bett erwischt. Wie bitte? Ja. Ich bin entsetzt, mit 3 Herren? Mit 3 Herren. Mit 3 nackten Männern? Also sie war die Einzige, die völlig nackt war, sage ich mal, und die anderen, die waren so halb angezogen, halb ausgezogen und einer von noch diesen 3, der war, sagen wir so, sternhagelvoll, dass er das, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen hat. Und die war mit den drei Männern da zugange? Ja, ja. Gangbang ist das? Ja, so könnte man sagen, ja. In einem Ehebett? Im Elternschlafbett von den Eltern von ihm, ja. Und diese drei Männer, kanntest du die? Nee. Kein. Also sie waren auch Gäste auf der Party, aber ich kannte sie nicht. Und sie kannte die auch nicht? Nee, überhaupt nicht. Also sie hatte es auch, wir haben dann erstmal Funkstille gehabt. Ja, aber langsam, war sie sternhagelvoll? Gar nicht mal, nee, das hat mich da so schockiert. Und das ist, wenn du einen Menschen glaubst zu kennen und erlebst sowas, ja. Das schockiert dich total, ja. Das ist ja doch auch so ein Kunststück. Sie ist relativ nüchtern gewesen und hat dann drei Männer in ein fremdes Schlafzimmer reingelotst. Ja, so war es, ja. Und es ist halt, ich weiß nicht, ich konnte es halt in dem Moment, es war... Genau, du standst, also wir gehen nochmal zurück zu dem Moment. Du kommst da rein und siehst dieses Bild des Grauens und des Elends. Ja, du musst dir das vorstellen, du machst die Tür auf. Ja, Horror! Siehst im Prinzip, sag ich erstmal, nur eine Art Fleischberg, sag ich mal, ein Gemisch von Armen und Beinen. Und mittendrin deine Frau, meine? Ja, das siehst du, aber du realisierst es im ersten Moment nicht. Was hast du denn gemacht? Du stehst da und entschuldigst dich im ersten Moment, weil du nicht realisierst, dass es deine Freundin ist. Du hast ja entschuldigt, dass ich hier störe oder so. Ja, so nach dem Motto, genau. Und dann siehst du plötzlich, ach du Scheiße, das ist deine Freundin. Ja, und dann? Dann, oh Gott, das war... Ja, ich bin dann erstmal ein paar Schritte zurück und hab dann erstmal angefangen, einen Brüller loszulassen, hab gemeint, mach, dass du aus diesem Bett rauskommst. Und das hat sie aber gar nicht interessiert. Sie meinte nur so von wegen, ja, mach die Tür zu. Das war dann ihre Antwort darauf, ja. Was für eine kalte Frau. Das ist es ja, das ist ja das Eigenartige an ihr. Sie kann auch völlig anders sein, ja. Moment, und dann hast du die Tür zugemacht und die haben weiter ihren Spaß da? Ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe mich dann in mein Auto gesetzt und nach Hause gefahren. Kamen Sie irgendwann dann später mal nach? Nee, wir haben dann uns erstmal zwei Wochen lang nicht mehr gesprochen. Wohnt ihr denn zusammen? Ich wohne noch bei meinen Eltern zu Hause. Mhm. Ja, und nach zwei Wochen haben wir uns dann, ich habe mit ihr gesprochen, gefragt, was es soll. Und dann meint sie, ja, von wegen, es hält ihr Leid, Abwechslung hin und her. Und ich muss sagen, ich bin dann auch wirklich so willensschwach gewesen und habe diese Beziehung weitergeführt. Mhm. Wir sind auch noch heute zusammen. Du klingst mir auch wie so ein richtiges Weichei. Bin ich auch, sage ich mal, im Prinzip. Da bin ich wirklich. Also ich habe, sage ich mal, nicht das Durchsetzungsvermögen ihr gegenüber, mal, was ich gerne hätte. Ist die so alt wie du? Du bist 20? Ja, sie ist genauso alt wie ich. Ihr seid zwei Jahre zusammen, dann lernt man einen Menschen ja schon gut kennen. Eben, ja. Hättest du... Und das hat, wie gesagt, alles erst vor fünf Monaten bei dieser besagten Party angefangen. Und du hast vor, ich meine, da steckt ja schon ein ganz gravierender Charakterzug hinter. Den hast du nicht so vorher wahrgenommen? Überhaupt nicht. Das ist... Du hast plötzlich das Gefühl, du lernst einen völlig neuen Menschen kennen. Mhm. Und ich dachte eigentlich bisher, ich hatte eine relativ gute Menschenkenntnis. Und es ist aber wirklich so, dass sie, ich dachte eine Zeit lang wirklich, sie ist vielleicht schizophren oder sowas. Mhm. Und ich habe eine Freundin, die ist Psychologiestudentin. Ja, und was hat die diagnostiziert aus der Ferne? Diagnostiziert hat sie gar nichts, weil mit der ist nämlich auch im Bett gelandet. Wie, deine Freundin ist mit der Psychologiestudentin? Ja, genau. Es wird ja immer doller. Ja, das ist also, wie gesagt, wir haben jetzt auch seit geraumer Zeit keinen Sex mehr, weil ich mir einfach, es ist mir einfach zu gefährlich, weil also ich glaube nicht, wie, was sie sich an, ja klar, natürlich, das kommt auch hinzu. Ich glaube nicht, dass sie schizophren ist, sondern das ist einfach ein geiles Luder. Das glaube ich nicht, weil sie ist, stellenweise kommt sie und es entschuldigt sich und es tut ihr ja so leid und hin und her. Und ich kaufe das aber auch wirklich ab. Also es ist nicht so, dass es gespielt wird, sondern ich meine, gut, man sagt ja, die Tränen auf Kommando kommen. Jetzt sag mir mal, ist bei ihr nicht so. Ja, diese Geschichte jetzt mit der Frau, das ist eine Freundin von dir, diese Psychologiestudentin. Das war eine Freundin. War eine Freundin. Und wie haben die dann so Kontakt bekommen, dass es dann so intim wurde? Wie kam das? Das weiß ich nicht. Ich wollte es auch nicht wissen. Ich wollte es wirklich nicht hören. Und von wem hast du das erfahren? Von ihr selbst. Also sie erzählt, also es ist immer prüwarm, aber ich möchte es dann nicht weiter hören. Von wem jetzt? Von deiner Freundin? Von meiner Freundin. Von der Freundin? Ach. Also so Katja kam dann rein und meinte, ja, ach du, das war ganz toll mit der und wir haben uns schön verstanden und schöne Zeit gehabt. Ich so, ja, was war das Ergebnis? Ich meinte, ja, wir waren im Bett miteinander. Aber diese Freundin, also ich meine jetzt diese Psychologiestudentin, ist doch eigentlich eine Freundin von dir. Genau. Das muss der doch dann auch unendlich peinlich sein. Dass, nee, seitdem scheint sie mich nicht mehr zu kennen. Na, du bist aber von Biestern umgeben, so hört sich das ja an. Möglich, ja, das kann sein. Ja. Das kann wirklich sein. Nach all dem, was da passiert ist, ich will gar nicht mir vorstellen, was da noch alles passiert, was du nicht weißt. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sie jetzt im Moment ist. Also bist du mit der noch zusammen? Verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also es ist wirklich... Warum denn? Erklär es mir bitte. Ich komme nicht von ihr los. Warum? Was hat sie denn? Sie hat dich hintergangen, sie betrügt dich, sie belügt dich offensichtlich. Ja, das ist sie richtig, hält dich zum Narren und warum kommst du nicht von ihr los? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist es zum Teil diese berüchtigte Angst, man kriegt, sag ich mal, niemand anderen danach. Also man ist danach alleine oder so. Christian, 20 Jahre. Ja. Wahrscheinlich bist du ein durchaus durchschnittlich oder gut aussehender junger Mann. Ja. Ja, siehst du. Da gibt's doch so viele nette Mädchen, die dich nicht so böse ausnutzen. Aber ihr habt auch keinen Sex miteinander mehr im Moment. Nee, es ist mir zu gefährlich. Ich möchte mir um Gottes Willen nichts einfangen, wenn sie... Und was sagt sie dazu? Fordert sie das nicht ein, wenn die so drauf ist? Nee, also bevor ich das abgebrochen habe, vor ungefähr drei Wochen habe ich das ungefähr abgebrochen mit dem Sex. Und sie sagte dann, ja gut, ist kein Problem, ich kann es mir ja woanders herholen. Ja, nein, jetzt reicht's aber. Willst du noch mehr hören? Ja, ich weiß es auch nicht. Also wenn du jetzt noch mehr hören willst, dann sage ich, bitte mach so weiter. Und dann geschieht dir das auch alles so recht und lass dich verletzen. Ja. Und der Schmerz geschieht dir auch recht. Ja, es ist schon richtig, aber es ist wirklich... Nee, komm jetzt nicht auf die Jammertour. Ich komme nicht los von der Frau. Und wenn du so Sachen erlebst und wenn die dir sowas sagt, gibt es darüber nichts mehr zu diskutieren, Christian. Das stimmt. Dann musst du gehen. Punkt. Ja, das ist richtig. Ja? Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Jetzt geht es weiter mit Jürgen. Meine Freundin ist ein Biest, heißt unser Thema heute Nacht. Jürgen, 28. Ja, hallo Pies Domian. Hallo Bieste Domian? Nein, Pies habe ich gesagt. Ach, Pies, ja, Pies. Ja. Zunächst mal, deine Sendung ist ja wirklich absolut Nobelpreisverdächtig. Ey. Also, wenn ich irgendwie Preise vergeben könnte und so, würde ich dir alle für dich geben, weil du machst das ja wirklich grandios und preisverdächtig, hitverdächtig fast. Ich danke dir sehr herzlich. Wirklich riesen Kompliment. Also ich habe die ganze Zeit wirklich zugehört und es war, ja, es ist einfach toll, wie normale Menschen hier anrufen und einfach mit dir reden. Das ist einfach das einfachste Prinzip und Konzept, was man haben kann für eine Sendung und es ist einfach fantastisch. Jetzt hast du dich aber auch zu diesem Thema gemeldet, was ja nicht so ein schönes Thema ist für die sich dazu melden. Richtig, also bei mir ist etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas Dummes passiert mit meiner Freundin. Ich bin mit meiner Freundin 6 Jahre zusammen und ich habe eigentlich gedacht, die 6 Jahre wären für uns beide sehr glücklich und sehr erfüllt gewesen. Nur hat sich das vor 2 Tagen alles, was ich geklappt habe und geglaubt habe, alles als nicht wahr herausgestellt. Was ist passiert? Mein Freund hat mir gesagt, also mein bester Freund, dass er mich seit einem Jahr mit meiner Freundin betrügt. Auch noch dein bester Freund? Genau, mein bester Freund hat mir das gesagt. Mit dem du wahrscheinlich auch schon ewig befreundet bist. Ja, so seit dem Kindergarten eigentlich. Mhm. Seit einem Jahr. Er hat es dir gestanden? Er hat es mir gestanden. Nicht, sie dir, sondern er hat es dir gestanden. Genau. Also er hat mir gesagt, das war, wir waren im Schwimmbad und wir waren dann nach Hause gegangen. Und dann, also ich bin sehr oft bei ihm zu Hause oder er bei mir. Und dann hat er mir halt einfach so aus heiterem Himmel gesagt, dass er hat es nicht mehr ausgehalten. Sein Gewissen würde ihn zermürben, hat er gesagt. Mhm. Und ja, er hätte es mir einfach sagen müssen, weil... Ich weiß, dass er Scheiße gebaut hat, aber er sagt, kann es nicht mit ansehen, ich habe für diese Frau wirklich alles gemacht. Immerhin, es ist noch er hat es gemacht und es ist ein Jahr gelaufen. Immerhin hat er noch den Charakter gehabt, es dir zu sagen, deine Freundin nicht. Meine Freundin hat es mir nicht gesagt. Das muss man ihm ja auch zumindest noch anrechnen, ne? Ja, das stimmt, hast du recht. Läuft das denn immer noch zwischen den beiden? Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, er hat es mir erst vor 2 Tagen gesagt und ja, ich habe auch mit meiner Freundin nicht darüber geredet und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt zu ihr sagen soll. Also ich bin einfach nur enttäuscht. Und Nee, ich meine, er hat es dir vor 2 Tagen erst gesagt, aber so die letzte Woche oder letzten Zeit lief es dann noch? Ja, also es lief noch aktuell, wo er es mir gesagt hat. Das meinte ich jetzt, ja genau. Mhm. Genau, also es lief noch aktuell. Ihr wohnt nicht zusammen? Meine Freundin und ich, meinst du? Mhm. Doch, wir wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen und du hast sie noch nicht drauf angesprochen? Nein, also wenn ich sie ansehe und so, dann, also ich liebe dir wirklich die Sterne, ich würde für dich die Sterne vom Himmel holen, wirklich. Aber Jürgen, das muss doch eine ganz beklemmende Stimmung bei euch zu Hause jetzt sein. Kriegt sie das nicht mit, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Doch, sie kriegt das schon mit. Also sie denkt halt, ich hätte irgendwelche andere Probleme. Hm. Weil, ich würde mal so sagen, dass ich weiß gar nicht, was ich zu ihr sagen soll, wie ich sie darauf ansprechen soll. Weil aber ich selber noch gar nicht fassen, das ist ja noch relativ frisch, wo mein Freund mir gesagt hat. Und aber wie komisch, dass dein Freund ihr das nicht erzählt hat, dass er es dir wiederum erzählt hat. Ja, das stimmt, hast du recht. Also ich kann die ganze Situation selbst noch nicht so genau verstehen. Jetzt frage ich dich aber wirklich auch ganz, ganz klar, wieso sprichst du das nicht an? Ja, das hast du absolut recht. Ich muss es ansprechen, weil ich muss hier irgendwie raus. Und du musst es ansprechen? Ja, da gebe ich dir absolut recht. Nur ist halt nicht so einfach, weißt du, weil, wie gesagt, ich liebe meine Freundin absolut und ich will sie nicht verlieren irgendwie, auch wenn sie unglaublich hart ist, was sie mir angetan hat. Mhm. Gut, aber dann muss jetzt erstmal eine Klärung eintreten und du musst erstmal warten, wie sie sich dazu stellt. Genau. Ja, wie sie erklärt, hat denn der Freund erzählt, wie das dazu gekommen ist? Wer war da der Motor? Na gut, ich weiß nicht, ob mein Freund jetzt gelauert oder ob er nicht gelauert, also er hat gesagt, es kam von ihr aus. Mhm. Also sie hat quasi ihn verführt, mehr oder weniger. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mein Freund jetzt lebt oder ob er das wirklich gemeint hat. Jedenfalls hat er gesagt, also es kam von ihr aus, natürlich von ihm auch ein bisschen, aber mehr von ihr weiß. Aber nochmal gesagt, dein Freund hat zumindest sich offenbart, ne? Und hat es dir gesagt. Deine Freundin hat das nicht gesagt, die ist zu feige dafür. Meine Freundin, also muss ich dazu sagen, hat wirklich super geschauspielert in dem Punkt. Also sie hat sich überhaupt nichts anmerken lassen, ich habe überhaupt nichts gemacht und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, das kam für mich wirklich wie aus heiterem Himmel. Das ist schon ein schwerer Betrug, Jürgen, wenn ein ganzes Jahr eine parallele Sache läuft neben einer festen Beziehung, ist das schon sehr mies. Ja, und das kann vielleicht mal passieren. Ja? Absolut. Da habe ich dir absolut recht. Mhm. Und aber wie gesagt, ich habe mir vorhin saugeil, ich liebe dir absolut. Und nenn mal langsam mit der Liebe. Jetzt stellen wir erstmal dieses Ich hab dich lieb zur Seite und wir klären erstmal die aktuellen Verhältnisse. Ja. Und mal sehen, wie die Dame sich jetzt verhält dir gegenüber. Vielleicht hat das ja auch nur eine Auswirkung auf deine Gefühle und deine Liebe. Du kannst ja jetzt nicht einfach ganz blind immer in die Welt posaunen, ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie, egal was sie gemacht hat. Also du Menschen, die jetzt richtig verstanden, ich soll dir das offen sagen, warum sie das gemacht hat und... Na klar, du musst die zur Rede stellen, Mensch, hast du doch ein Recht zu. Ja, da hast du schon recht, nur ich habe halt Angst, wenn ich dir das sage, dass ich dann verliere, weißt du? Ja, aber du hast sie ja quasi jetzt auch halb verloren schon. Ja, das stimmt, aber irgendwie bin ich in dem Punkt, bin ich wirklich ein absoluter Schisser, kann man sagen. Weil wenn ich sie ansehe und so weiß ich dann, sie sieht wirklich aus wie ein Engel und wenn ich die sehe, dann kriege ich weiche Knie. Ja, aber sie ist nicht ein Engel. Ja, das stimmt. Sie ist auch ein Teufel. Weiß ich. Ja. Und ich bin mir auch klar darüber, was du sagst. Und vielleicht, du musst dich auch mit dem, vielleicht lässt es sich ja irgendwie nochmal einrenken. Kann ja sein, je nachdem, wie eure Gespräche verlaufen. Aber du musst dich auch mit dem Gedanken vielleicht vertraut machen, dass du dich von dieser Frau trennen wirst müssen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, wenn ich sie unglaublich lieb habe und mir weiß dann am Endeffekt auch egal, wenn es auseinandergeht, weil sie ist nun mal kein Engel, wie du gerade richtig gesagt hast. Und ich denke, du hast absolut recht, ich muss es ihr sagen, auch wenn es mir schwerfällt. Mhm. Es muss einfach klare Verhältnisse geschafft werden. Klar. Auch wenn man jemanden sehr lieb hat oder sehr geliebt mal hat, darf man sich nicht zum Affen machen vor dem. Und man darf sich nicht treten lassen von dem und auch nicht in den Dreck treten lassen. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile fasse ich mich langsam und krieg's langsam, realisiere es erstmal richtig. Mhm. Und ich denke, wenn ich das jetzt realisiert, dann kann ich das auch leichter ansprechen. Morgen zum Beispiel. Morgen zum Beispiel. Ja. Morgen zum Beispiel, ja. Mhm. Zwei Tage sind schon viel, finde ich, die jetzt vergangen sind. Anderes Problem, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt richtig anfangen soll. Indem du ihr sagst, pass mal auf, Ingrid oder wie immer sie heißen mag, der so und so hat mir das und das erzählt. Nimm bitte Stellung dazu. Also ich soll ja das ganz genauso. Auf das Gesicht sagen. Ja, genauso. Hallo? Das ist der erste Satz. Hallo? Ja, hörst du mich noch? Hallo? Hallo? Hallo, ja, ich bin noch dran. Hörst du mich? Ja, da war gerade ein Knacker in der Leitung. Ja, genau so. Einfach direkt auf den Tisch legen, so und so. Und jetzt bitte beziehe Stellung und sage etwas. Also ganz knallhart ins Gesicht sagen. Ja, ganz knallhart ins Gesicht sagen. Nicht um den heißen Brei rumreden. Morgen. Ja. Wann? Morgen? Morgen Abend? Ja, morgen gucke ich auf jeden Fall. Ich will noch das Fußballspiel. Und ja, gönn dir mal was Schönes. Und dann danach? Und danach? Also ich wollte erst mal noch sagen, ich bin wie gesagt schon ein großer Fußballfan. Bist du auch Fußballfan? Ich weiß nicht genau. Ich? Nee, bin ich nicht, nee. Ich wollte noch sagen, ich gratuliere dem Klaus Toppmöller ganz herzlich zum ersten FC Saarbrücken, der ist aufgestiegen in die zweite Bundesliga und ja. Also herzlichen Glückwunsch jetzt, dass Saarbrücken ganz nebenbei mal erwähnt. Ich freue mich da auch sehr drüber. Also ich bin so ein Mensch, wenn du sowas Sachen nicht kaputt mache, weiß ich. Mir hoffe ich, mir tut das schon weh, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt resigniere und total fertig bin. Weißt du, ich muss das einfach realisieren und ist auch gut, ich liebe die, lieb die Zuhörer, weißt du, wenn die mir das antut, dann hat sie noch anders verdient, dass ich dir das knallend zu sich sage. So ist es. Ein Mann, ein Wort und morgen machst du's. Aber weißt du, hast ja auch so, ich bin jetzt übertragen, so geiler Typ, weil ich mache da wirklich alles für dich, hast du mich einfach nicht verdient, weißt du? Mhm. Jürgen, morgen Abend, ne? Morgen Abend. Ist jetzt hiermit vereinbart, okay? Verspreche ich dir. Alles Gute. Ich werde an dich denken. Okay, peace. Und nochmal, wie gesagt, er schafft diese Brücken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, peace. Ich grüße nochmal Heiko Kahn und seinem RWVA. Tschüss, Jürgen. Und mach weiter so. Ciao. Jo. Ja, die Männer beklagen sich über die Frauen. Ich sehe das hier. Keine Frau beklagt sich über ihre beste Freundin, wo es da ja auch oft viel zu beklagen gibt, was ich so mitkriege immer wieder im Leben. Aber jetzt sind erstmal die Jungs dran. zum Beispiel Christoph, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Christoph. Hallo. Christoph? Ja, hallo? Ja. Christoph ist so ein bisschen eingeschlafen. Ja, ein bisschen nervös. Macht nichts. Kriegen wir schon hin. Deine Freundin ist auch nicht so ganz sauber? Nee, nicht ganz sauber, wirklich nicht. Was ist denn los? Ja, die steht, also Biest ist bei ihr eher so, die steht auf, also ich so ein nettes Mädchen irgendwie, aber steht auf komischen Sex. Also ich bin mehr so auf Kuschelsex so. Mhm. Also, dass ich viel mit Knutschen und so und Streicheln und sowas, aber ja, die geht halt mehr so ran. Und wie alt ist sie? Will, wie alt ist sie? Sie ist 23. Mhm. Was meinst du, sie geht mehr ran? Ja, so, also Sex mit ich klar, ich kann also mit ihr gut schlafen, so, aber die will dann manchmal halt Analsex oder halt ja, irgendwie halt zum Beispiel geleckt werden oder so, sowas mag ich auch nicht so unbedingt. Mhm. Ne? Das sind ja so Sachen, wo manch ein Mann von träumen würde, wenn die ja, Frau... Natürlich, denn, ne? Natürlich, ja. Ja, natürlich, das verstehe ich auch manchmal. Also ich höre es auch immer von Freunden und so. Aber es ist nicht aber, so dein Ding? Nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Du stehst auf die auf den normalen Sex, sag ich mal, und eher den soften Sex. Ja, den, also so schön mit Vorspielen und dann. Mhm. Und setzt sie dich deshalb ein bisschen unter Druck, dass du denkst, ich muss jetzt eine Leistung bringen, die ja, ich schon. Kann. Mhm. Ja, schon. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre auch. Mhm. Wird das schlimmer für dich, dass du dich... Ja, am Anfang ging es so, ne? Mhm. Aber es wurde halt... Mir nach einem Jahr so, da wurde es dann schon schlimmer irgendwie, also mehr so in die dreckige Schiene. Und noch dreckiger? Ja, also halt so für mich jetzt halt, ne? Mhm. Geht's auch so in Richtung SN, so Sadomaso Sachen? Nee, nee, das also nicht. Sowas dann nicht, also sie kratzt schon gerne und sowas, ne? Mhm. Und dann liegst du armer Junge immer da, möchtest einfach nur kuscheln ja, und ja. Diese also wilde jetzt Frau... Also nicht unbedingt der arme Junge, ne? Aber. Und diese wilde Frau... Verlangt 1000 Dinge von dir, wo du sagst, nein, das möchte ich nicht. Also, ich sag's jetzt ja auch nicht unbedingt, ne? Ja, aber sie kriegt das ja aber offensichtlich mit, ne? Und wahrscheinlich mit. Ja, ich mach's ihr zuliebe, mehr oder weniger. Ach, du machst das dann schon? Ja, teilweise auch, also jetzt nicht so übertrieben, und ich jetzt, manchmal sag ich dann schon, also bei Anal oder sowas. Also. Willst du nicht? Also, ich mach's schon halt, ne, ihr zuliebe, aber. Ach doch. Mhm. Aber manchmal halt. Aber nur mit soll ich halt, ja, natürlich mit Kondom. Mit Kondom. Und mit halbem Herzen. Mhm. Mhm. Sagt sie was? Sagt sie hier, Christoph, irgendwie, ich bin nicht zufrieden? Nee, sie interessiert das mehr oder weniger nicht. Aber du hast gerade gesagt, dass du so ein bisschen Druck schon empfindest. Wie macht sich der Druck denn bemerkbar? Inwiefern? Nee, du hast gesagt, dass sie, dass schon so ein bisschen Druck entsteht von ihrer Seite aus auf dich, dass sie eine große Erwartung hat. Ja, nee, natürlich, ja, natürlich. Aber wenn ich halt sage, jetzt irgendwie, ja, ich habe jetzt keine Lust, dann drängelt sie halt ein bisschen so und... Kann es denn passieren, Christoph, wenn sie das bei dir nicht so kriegt, dass sie über kurz oder lang sich das bei jemand anderem holt? Hast du Angst? Könnte es passieren? Ja, darüber bin ich mir nicht im Klaren. Mhm. Du wirkst aber auch gerade wirklich nicht wie so eine Handgranate. Nee, also. Nein, ist ja nicht schlimm. Wir müssen ja nicht alle so die Power... Ja, wie geht das jetzt weiter, Mensch? Hast du Angst, dass die Beziehung daran scheitern könnte? Ja, also ich will es nicht, deswegen mache ich es ja auch teilweise. Und wenn du diesen ganz profanen Weg gehst und ihr das mal doch auch mal so sagst, dass das eigentlich nicht so dein Ding ist und ihr euch vielleicht einigt durch ein Gespräch, was euch beiden Spaß macht? Ja, es ist schwierig mit dir zu sprechen, ne, weil... Warum? Ja, mit ihrer Meinung immer und sowas, ne... Naja, aber letztendlich ist es doch besser, als wenn du also Dinge... Ja, sie versuchen mich immer runterzumachen. Mhm. Es kann sein, dass du da eine dominante Frau hast, ne? Die ja, das habe ich immer also auch schon gedacht. Ja, ja ne? Und die dich schon vielleicht auch in ganz anderen Bereichen auch eher ein bisschen unterbuttert. Kann das sein? Vielleicht, ne? Also ich kann nicht... Christoph. Weiß ich nicht, also wenn dir das zu viel wird, da gibt's eigentlich nur die einzige Möglichkeit. Ja, ich lieb sie doch. Ja, ich lieb sie, sagen alle immer wieder. Aber es ist immer die Frage, wie weit man sich wohlfühlt in einem Kontakt und in einer Beziehung, wenn dir das zu krass ist. Ja gut, Wenn das alles ist auch schön so, aber wenn es halt so zum Sex geht, dann geht es auch noch so, aber irgendwann wird es halt aggressiv so. Also für mich jetzt, ne? Ja, die Frauen können immer sagen, ich habe Kopfschmerzen, ne? Du kannst dich da ja nicht so, ja, nee, so, nee, so nee. Auslavieren. Ja, wenn die mir so halt irgendwie an, ja, sagt geht so, ne, dann schon korrekt. Ja. Also, meine Freundin ist ein Biest, du hast mir einfach von deinem Biest erzählt und du musst jetzt sehen, wie du zurande kommst mit dem Biest. Okay, Christoph? Jo. Alles Gute, tschüss. Jetzt haben wir genau 1.30 Uhr und 32 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz, ganz kleine Pause. Nur 31 und 31 Sekunden ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian und heute Nacht heißt unser Thema: Meine Freundin ist ein Biest, meine Freundin ist ein Miststück, meine Freundin ist grausam oder meine Freundin ist hinterhältig, meine Freundin ist ein Teufel. Wenn ihr das so seht, so empfindet, wenn ihr so eine solche Freundin habt als Partnerin oder vielleicht als ganz normale Freundin und mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Thomas ist dran und der ist 30. Ja, hallo Jürgen. Ja, Thomas, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist denn da los bei dir? Ach, bei mir ist... Ja, also die Sachen, die du gerade erwähnt hattest, so extrem möchte ich das also jetzt mal nicht sagen. Also Teufel oder Miststück. So extrem ist es nicht bei mir, nein. Es ist also folgendermaßen, ich bin mit meiner Freundin 11 Jahre zusammen. 11 Jahre schon? 11 Jahre, ja. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen, ich hatte dir erzählt, dass sie unbedingt heiraten möchte, ich wollte das nicht tun. Wir sind beide schon zusammen auf dem Sender. Und das Thema habe ich mir gedacht, das ist genau das Thema, wo ich dich nochmal anrufen müsste. Vielmehr, das hat sie an sich gesagt, weil sie selber von sich sagt, sie ist ein Biest. Sie sagt es selbst. Sie sagt es von sich selbst. Nicht immer, um Gottes Willen, sonst hätte ich keine 11 Jahre durchgehalten, das muss ich auch dabei sein. Aber was sagst du denn? Bitte? Was sagst du denn? Sie kann doch teilweise ein ganz schönes Biest sein. Ja, teilweise dann auch ein Miststück. Vor allen Dingen, wenn wir uns mal wieder gestritten haben, was natürlich auch in jeder Beziehung vorkommt. Und dann kann sie sehr unter die Gürtellinie, sehr, sehr schnell gehen, Sachen aufbuddeln, die längst Vergangenheit sind. Zum Beispiel, ich bin fremdgegangen vor ungefähr 8 Jahren. Oh, das wärmt sie noch auf jetzt. Oh ja, das hat sie also teilweise noch ganz drauf. Ich war natürlich auch sehr verletzend damals zu der Zeit, aber da hat sie jetzt teilweise immer noch drauf. Mittlerweile ist das für mich sehr, sehr verletzend. Weil ich mir einfach gedacht habe, das sind Sachen, die sind vergangen, die sind gelaufen. Und das ist wieder auch so wohl und das halte ich dann für extrem gemacht. Eine nachtragende Frau. Oh ja, sehr nachtragend, in der Tat. Ist das denn mit ihrer Biestigkeit so, dass du, obwohl ihr jetzt so lange zusammen seid, dass es schon mal so ernst war, dass du gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf? Also solche Situationen kommen dann immer mal vor, wo man einfach sagt, jetzt reicht, jetzt ist endgültig vorbei, Schluss, aus, Ende. Das eskaliert natürlich auch sehr, sehr oft, wo man einfach dann auch wieder sagt, jetzt ist meine Nacht mal nicht da. Und dann kann man ein bisschen nachdenken und dann denkt man auch, man hat jetzt so viel zusammen erlebt und warum sollte man wegen einer so einer Streitigkeit dann wieder das Ganze beenden? Das hätte dann relativ wenig Sinn. Erzähl mir doch noch ein Beispiel, wo sie sehr biestig ist. Eins hast du gerade schon genannt. Ja, biestig, also das schönste Beispiel ist unsere Familie. Und Familie, die können sich beide nicht gut ab. Und mein Bruder, der ist krank und mein Bruder ist, ja, wie soll ich das ausdrücken, der ist, ja, das Einzige, was er braucht, ist Mitleid. Er braucht keine Hilfe, er braucht Mitleid, da steht er drauf. Ist sie da? Ich höre es. Ja, die ist hier nicht. Ah, sie ist hier. Und wenn es um meine Familie geht, man muss auch dabei sein, die spielen alle so ein bisschen. Dann kann sie da also einen vom Stapel holen, das glaubt man also gar nicht. Von wegen, die können alle da bleiben, wo der Pfeffer wächst und noch schlimmere Sachen. Ich möchte jetzt aber hier nicht verwachsen. Klingt aber alles noch so im Rahmen des, ja, vielleicht des Normalen noch, ne? Oder? Ja, es geht teilweise schon so, dass sie sagt, mein Bruder muss irgendwo angekettet und versenkt werden und Schlimmeres. Oh, wie heißt denn die Dame? Bitte? Wie heißt denn deine Freundin? Komm, ich gib's dir mal. Gib's mir mal. Maggie heißt sie. Maggie. Morgen, Jürgen. Maggie. Ja. Du bist jetzt erstmal die erste Frau heute Nacht. Das macht mich schon mal sehr glücklich. Ich freue mich, dass du da bist und dran bist. Ja, ich freue mich auch. Und du bist so ein biestiges Mädchen manchmal. Ja, manchmal. So eine richtige Zicke. Ja. Und die auch ganz schön aufträgt und nachkarrt so, sozusagen. Der Arm ja, ist... Ja, aber das will ich nicht unbedingt immer so. Ich versuche mich da ja auch schon zurückzuhalten. Und du willst den Bruder, ist, du willst den Bruder versenken? Ja. Ist auch nicht so die ganz also feine englische Art. Ja, also das finde ich ja auch nicht so toll an mir. Geht's dann so mit dir durch? Ärgert dich, ist im Ernst, ärgert dich das hinterher, wenn du solche Sachen sagst und wenn ja. du dich so verhältst? Ja, ja, das bereue ich auch. Und manchmal schäme ich mich dafür auch. Aber wie gesagt, so das, was er so sagte, was seinen Bruder angeht, ja, also da muss ich sagen, bin ich sehr biestig und das auch ganz bewusst, weil er will nur Mitleid und ich bin absolut nicht bereit, ihm das zu geben. Oh ja, ich merke schon, also da wird jetzt nicht gespaßt, ne? Bei dem Bruder ist es ganz ernst. Ja, ja. bin ich auch, ja. Es geht so weit, dass er sich inzwischen nicht mehr traut, bei uns anzurufen, wenn er weiß, dass ich zu Hause bin. Es könnte ja sein, dass ich dran bin. Ah, ja. Weil er kriegt von mir auch die Meinung gesagt. Er hat dann aufgehört zu rauchen, was ich eigentlich ganz gut finde. Und dann fing er irgendwann so nachdem er ein Jahr nicht geraucht hat, dann machte ich mir eine Zigarette an und sagte dann so, ach, ich würde mir ja so gerne wieder eine rauchen. Und nachdem ich das dann ein paar Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, es geht mir irgendwo auf den Senkel. Ich habe ihm die Zigarettenschachtel hingeworfen und habe gesagt, bitteschön, dann mach dir eine an. Und alle haben mich irgendwo ganz entsetzt, um Gottes Willen, kannst du nicht machen. Und wenn er wieder anfängt, ich sag, und dann fängt er eben wieder an. Bin ich denn sein Kindermädchen? Also, ja, ist doch wahr. Ist wahr. Die Entscheidung hat er zu treffen. Bist eine resolute Frau. Gehe ich recht in der Annahme? Früher sagte man das ja so, ich kenne den Ausdruck so von meinen Eltern. Die sagten, bei denen drüben, bei den Nachbarn, da hat sie die Hosen an. Verstehst du den Ausdruck noch? Ja, ja, den kenne ich, ja. Wie ist das bei euch? Hast du die Hosen an zu Hause? Nicht immer, nein. Also das, denke ich, geht schon, ist schon sehr ausgeglichen. Also ich halte mich für eine, ja, für eine starke Persönlichkeit. Ja. Ich setze bei Sachen, wo es mir wichtig ist, auch meinen Kopf durch. Aber es gibt auch Sachen, die sind mir nicht wichtig und da kann ich auch gut nachgeben. Und du hast nicht die Angst, dass die Beziehung, die ja schon sehr, sehr lange währt, eure Beziehung, dass sie durch diese Charaktereigenschaft, die du hast, ernsthaft gefährdet mal irgendwann ist? Nee, ich glaube, den Eindruck hat der Thomas auch nicht. Also, ich sonst hätten wir es nicht so lange zusammen ausgehalten. Würde ich fast auch schon sagen, Maggie, du bist ein nettes Biest. Ne? Gibt's ja auch. Ja, wie gesagt, es gehört ja auch... Außerdem lieber ein bisschen... Kein Mensch ist nur nett und lieb und... Und die sind so lang... Und die sind so... Ja, und die sind so langweilig, die nur nett und lieb sind, ne? Also ein bisschen Pfeffer in der Suppe muss bei der Frau auch drin sein. Ja, das sehe ich auch so. Und außerdem, wenn man sich gestritten hat, die Versöhnung ist ja auch so schön. Ja. Sagte sie mit vibrierender Stimme. Bitte? Sagte sie, die Maggie, mit vibrierender Stimme. Du grüßt mir deinen Freund Thomas. Ja, mach ich. Ne? Und sag ihm mal, ich finde, das ist ein nettes Biest. Danke, werde ich ihm ausrichten. Viel Spaß euch beiden, alles Danke. Gute und viel Glück für die nächsten 20 Jahre. Ach, was sage ich, 30 Jahre. Alles klar, ne? Danke, tschüss. Thomas. Tschüss. Tschüss. Meine Freundin ist ein Biest. Meine Freundin, ich habe Gott sei Dank keine Freundinnen im Moment, die Biester sind. Das ist eigentlich ganz schön. Marc, 16 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mensch, Marc, du hast eine Freundin, die ja, ein Biest ist? Ja, und meine Freundin hat ihr Baby abtreiben lassen gestern. Ist es deine Freundin, also deine Partnerin? Bist du mit ihr zusammen? Ja, ich bin mit ihr schon seit 2 Jahren zusammen. Seit 2 Jahren schon? Mit 14 bist du mit ihr zusammengekommen? Ja. Und wie alt ist sie? Sie ist 17. Sie ist 17. Und sie hat gestern euer Baby abtreiben lassen? Ja. Sie ist also schwanger geworden von dir? Ja. Ihr habt nicht aufgepasst? Ja, ist so. Erzähl mal die Geschichte. Seit wann wusstest du das, dass sie schwanger ist? Seit eigentlich Anfang an. Weil sie hat irgendwie die Tage nicht mehr bekommen. Und da haben wir halt dann eben einen kleinen Schwangerschaftstest gemacht. Und der war dann positiv. Und dann so schnell wie möglich einen Frauenarzttermin. Da war ich dann auch dabei. Da warst du dabei. Mhm. Und haben sich die Eltern, deine Eltern, ihre Eltern da auch mit eingemischt? Ja, meine Mutter fand es ganz in Ordnung. Und sie hat gesagt, ja, sie, es ist zwar nicht gut, dass ich jetzt, also ich kann mir meine ganze Zukunft verbauen. Also deine Mutter fand gut, dass sie abtreiben wollte? Nein, meine Mutter fand es nicht gut. Ach, die fand es nicht aber gut. Aber ihre Mutter, die war die treibende Kraft in dem und hat halt eben dann gesagt, dass sie abtreiben soll. Sonst wird sie aus der Familie verstoßen. Sonst wird sie aus der Familie verstoßen? Ja. Hat ihre Mutter gesagt? Ja. Also deine Eltern und deine Mutter war eher dafür? Und ja, gesagt, meine Mutter hat gesagt, ja, dann eben halt gleich nochmal ein. Also halt zum Aufziehen, die zieht es dann nehmen, solange ich meine Lehre mache. Was hast du denn gedacht und was hat sie gedacht? Also ich habe gedacht, ja gut, ich habe immer gern Kinder gemocht, also ich habe noch meinen kleinen Bruder und ich bin für ihn ein Herz, meine Seele. Und ich finde eigentlich Kinder ganz toll und ich habe mir gedacht, ja gut, erstmal scheiße, aber dann habe ich mich damit abgefunden und habe gesagt, ja gut. Und sie? Ja, sie auch am Anfang, aber dann ist es mit ihrer Mutter rausgekommen. Sie hat eine sehr reiche Familie und da will sie echt das Erbe haben. Ach so. Also haben die Eltern, ja, die haben ihr letztendlich dann angedroht, dass sie enterbt auch wird, wenn sie das Kind bekommt? Ja. Und deshalb ist auch dein hartes Urteil, dass du sagst, meine Freundin ist ein Biest, weil sie unser Kind hat abtreiben lassen. Ja. Ist jetzt eure Beziehung auch kaputt? Noch nicht ganz. Ich habe sie seit gestern nicht mehr gehört oder gesehen. Naja, nun ist ja gestern noch nicht lange her. Aber ich muss erst mal selber mit mir fertig werden, also was da passiert ist. Ich glaube auch, dass man das nicht einfach, also jetzt an deiner Stelle, dass man das so einfach zur Seite schieben kann und wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Nimmst du ihr das sehr übel, dass sie das getan hat? Eigentlich schon, aber das ist mit ihrer Mutter, das ist irgendwie richtig schwer. Ja, aber es hat schon so einen üblen Beigeschmack, ne? Dass man sich immerhin als 17-jährige junge Frau so von den Eltern erpressen lässt und dann auch nur, ich sag jetzt mal wirklich nur wegen des Geldes, immerhin ging es ja da um einen Menschen, ne? Einen neuen Menschen. Du bist auch ziemlich traurig, ne? Ja, sehr. Jetzt hast du seit gestern nichts mehr von ihr gehört. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Willst du dich nochmal melden? Morgen, übermorgen, nächste Woche? Oder willst du warten, bis es von ihr ausgeht? Ja, ich melde mich eigentlich erst, wenn es mir wieder besser geht. Du weißt jetzt auch gar nicht, wie es ihr geht, ne? So seelisch. Weiß ich nicht. Gibt es keine Verbindung, keine gemeinsamen Bekannten, wo du irgendwas erfahren könntest? Gar nichts. Ja, also ich habe einen Bruder, der heißt Markus, der kennt sie auch ganz, der kommt auch ganz gut mit ihr klar. Sehr vielleicht. Aber im Moment ist nichts durchgesickert an Infos. Nee. Seid ihr denn, oder bist du denn, seid ihr ärmere Leute als die andere Familie? Auch nicht so. Auch nicht so. Also meine Eltern sind geschieden. Und meine Mutter, die ist ein bisschen ärmer als mein Vater. Die fahren öfters halt in Urlaub. Aber die andere und Familie? Wir fahren halt eben nur nach Kroatien oder so. Und die andere Familie hat aber richtig Fettkohle. Ja, also richtig. Richtig. Ja, die fahren nach Hawaii oder Dominikanische Republik, haben drei Mercedes. Oh ja. Vielleicht wollte die auch gar nicht, dass da so eine enge Verbindung besteht, die Mutter, zu dir, kann das sein? Eigentlich nicht, weil ich war oft bei ihr und so und sie durfte noch allein auf ihr Zimmer und so. Aber sie hat eigentlich nichts so gegen mich gehabt. Ja, das ist natürlich ein schwieriger und sehr trauriger Fall. Und ich weiß auch gar nicht, wie du dich da jetzt weiter verhalten sollst. Ich finde das schon richtig, wie du gerade selbst gesagt hast, dass du erstmal ein bisschen zu dir finden musst und ein bisschen zur Ruhe kommen solltest. Um dann rauszukriegen, wie viel Gefühl noch zu dem Mädchen da ist. Und ob du es ihr verzeihen kannst, das ist ja die Frage, ne? Du musst es ihr verzeihen können, sonst kannst du sie ja nicht mehr lieb haben. Weißt du, Marc, noch was ganz anderes. Ich werde ja wirklich nicht müde, hier in dieser Sendung immer und immer und immer wieder darauf hinzuweisen. Nehmt doch bitte Gummis. Nicht nur, das heißt nur wegen solcher Geschichten jetzt, sondern einfach auch. Auch wegen AIDS. Ja. Es ist ja, aber ich war ihr erster Freund und war auch der Erste, was mit ihr geschlafen hat. Gut. Aber wir haben es schon mehrmals getan und das erste Mal war auch mit Gummis, die letzten paar Mal, ich weiß nicht, wie oft wir schon getan haben. Aber irgendwie haben es vergessen. Ja, aber das, man kann sich das so einimpfen und so programmieren im Gehirn, dass man das nicht vergisst. Und man kann das ja irgendwie mit in den Sex einbauen. Das ist auch noch ganz nett, das Hütchen da drauf zu ziehen. Und dass es auch noch Spaß macht und auch noch geil ist. Aber ja. nehmt das Zeug. Ja. So, Marc. Jetzt musst du da durch. Du hast aber eine Familie, also eine Mutter, die auch zu dir steht und mit der kannst du auch darüber reden. Ja, Domian, ich hätte noch eine Frage. Mhm. Dürfte ich wegen ihm bin ich eigentlich drauf gekommen, hier anzurufen. Dürfte ich den grüßen? Ja, das darfst du. Ja, ich grüße dich, Markus, du hockst wahrscheinlich jetzt auch im Fernsehen. Mhm. Und danke, dass du mich draufgebracht hast, also hier anzurufen. Mhm. Mhm. Lieber Marc, ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Bleib erstmal ein bisschen auf Distanz und dann hör mal so ganz tief in dich rein, was dein Herz, deine Seele dir sagt, ob du weiter mit dem Mädchen zusammenbleiben möchtest. Ja. Ja, alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss, Marc. Eine Frau. Eine junge Frau. Anna. Guten Morgen, 18 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Deine Freundin ist ein Biest oder bist du eins? Wahrscheinlich eher ich. Eher du? So wie es sie es ausdrückt, ja. Ah. Und vom Umfeld her auch. Ah, also, es gibt eine Freundin, die sagt, dass du ein Biest bist. Ja, meine beste Freundin. Und deshalb denkst du, die ist ein Biest, weil die dich so falsch tituliert, oder wie? Nein, das denke ich nicht. Also ich denke schon, dass ich in gewisser Weise schon das Biest bin. Ich bin mir da auch jeglicher Schuld bewusst. Warum? Was hast du gemacht? Oder wie bist du drauf? Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund gehabt. Mhm. Und den hat sie über mich auch kennengelernt. Und dann waren die beiden auch zusammen. Mhm. Aber auch nicht sonderlich innig. Mhm. In dem Sinne, sie haben sich sehr selten gesehen. Das Ganze hielt auch nur 3 Monate. Mhm. Und ich hatte weiterhin auch zu beiden guten Kontakt. Mhm. Hatte aber so damit auch nicht viel zu tun. Ja, und dann ging das auseinander. Und ich war halt auch weiterhin für sie da und ich wusste auch, dass es ihr sehr schwer fiel. Und nachdem sie 7 Monate nicht mehr zusammen waren, hat sich das halt so entwickelt, dass ich mit diesem besagten Freund zusammengekommen bin. Ja, nach 7 Monate. Die waren 7 Monate getrennt, obwohl da so gar nicht so viel gelaufen war. Genau. Mhm. Ja, und es wurde halt erst wirklich kompliziert. Ich hatte vorher sehr oft mit ihr darüber auch gesprochen und habe zu ihr gesagt, unter der Bedingung, dass für sie dann klar wäre, dass die Freundschaft kaputt ginge, würde ich mich auch nicht darauf einlassen. Dann würde ich meine Gefühle da so weit zurückstellen, weil sie mir insofern schon wichtiger wäre. Ja, aber ich kann fragen, die Freundschaft zur Freundin ist ja, war dir eigentlich wichtiger als die Liebesaffäre zu diesem Jungen? Eigentlich schon. Mhm. Nur sie hat dann auch immer gesagt, sie könnte nicht damit leben, weil sie auch genau wüsste, dass wir oder über kurz oder lang sowieso zusammenkommen würden. Und dass halt das Schlimmste nur dabei wäre, dass ich, wie gesagt, ihre beste Freundin bin, dass sie aber auf Dauer damit zurechtkommen müsste. Ja. Ja, und unter den Voraussetzungen bin ich dann auch mit ihm zusammengekommen. Mhm. Ja, und dann nach einigen Wochen, in denen ich auch weiterhin sehr engen Kontakt zu ihr hatte, kamen dann immer mehr Vorwürfe. Und wenn ich dann mal einfach nur erwähnt habe, dass sie es vielleicht vorher schon mal hätte realisieren sollen, dass diese Beziehung vielleicht gar nicht so die perfekte Beziehung ist, wie sie das gesehen hat, kam sofort der Vorwurf an mich, ja, es wäre ja eh alles meine Schuld und ich würde mir nur jemanden suchen, um meine Schuld jetzt von mir abzuweisen. Was ist denn das für ein Quark? Entschuldige, wenn die 7 Monate getrennt waren schon, kannst du doch mit dem Jungen was anfangen. Im Ernst, was ist denn das für eine Freundin? Da müsste sie doch auf jeden Fall auch zu dir stehen und sagen, okay, mit mir und dem hat das nicht geklappt, aber wenn das mit Anna klappt und dem, ist doch schön, ist doch meine Freundin. Sie hat auch gesagt, dass sie es mir gönnt. Nee, sie gönnt es dir nicht. Ich habe oft mit ihr drüber gesprochen. Nein, ich finde, es hört sich genauso an, als würde sie es dir nicht gönnen. Ja, natürlich. Sie wird missgünstig. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment, Anna, so aktuell? Bist du mit dem noch zusammen? Ja. Und mit ihr ist Funkstille, oder wie? Mit ihr und ihr ja, aber sie hat weiterhin Kontakt zu ihm. Ach so, es wird ja immer bunter. Das endete dann so, dass wir für ihn zu seinem Geburtstag eine Überraschungsparty organisiert haben. Wer ist wir? Der Freundeskreis. Der Freundeskreis. Mhm. Ja, und die Eltern. Mhm. Und dann habe ich sie auch angerufen und habe gesagt, dass ich wüsste, dass er sich freuen würde, wenn sie käme, aber es auch verstehen könnte, wenn sie damit nicht zurechtkommt. Mhm. Ja, und dann meinte sie nur so, nee, das wäre nicht die gute Idee. Mhm. Und am darauffolgenden Tag hat sie seine Mutter angerufen. Mhm. Die fragte nochmal nach und dann meinte sie so, nee, die Anna hat eh gesagt, ich bin da total fehl am Platz und ich soll da bloß nicht hinkommen. Und dadurch, dass sie halt noch Kontakt zu meinem Freund hat. Ja, aber Kim, was ist denn das für ein Kontakt, den die beiden miteinander haben? Warum haben die Kontakt? Er mag sie nach wie vor recht gerne, aber halt, wie gesagt, nur freundschaftlich. Mhm. Und sie hängt wahnsinnig an ihm. Und das macht dich wiederum eifersüchtig? Es macht mich noch nicht mal eifersüchtig. Aber es nervt dich? Es wird insofern schwierig, wenn die beiden sich treffen und ich aus einem blöden Zufall, genau in der Zeit, wo die zusammen sind, meinen Freund anrufen muss, weil es wirklich wichtig ist. Und sie dann hinterher mich anruft, um mir zu sagen, dass ihr diese Zeit sehr wichtig ist und sie mich bitten würde, die beiden dann nicht zu stören. Was für eine Kinderkacke. Also, da hört mein Verständnis auf. Ja, meines allerdings auch. Was für ein dummer Unsinn. Also sie hat wortwörtlich zu mir gesagt, wir können gerne wieder befreundet sein, wenn du nicht mehr mit ihm zusammen bist. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich bin nicht deine Marionette. Mhm. Also entweder hier liegt was an der Freundschaft und wir gehen erstmal auf Distanz und gucken, wie sich das entwickelt. Und dann meinte sie nur, ja, wir hätten es ja versucht und es wäre gescheitert. Aber wirklich drüber gesprochen haben wir nie, weil sie sofort abblockt. Also ich glaube, Anna, die Freundin kannst du in der Pfeife rauchen. Ja, das ist halt das Problem. Ja, und ich glaube auch nicht, so wie du es jetzt geschildert hast, dass du da die Zicke bist oder das Biest, sondern wirklich sie. Weil sie einfach nicht mit der Situation umgehen kann, dass ihr eine Beziehung habt, die offensichtlich nicht gelungen ist zwischen ihr und deinem Freund. Ja. Ne? Und jetzt hat sie die Freundschaft zu dir gekündigt und macht in irgendeiner Weise da mit deinem Freund rum, wenn auch nur platonisch, freundschaftlich. Ja. Aber sie hat ja andere Ambitionen, ne? Also ich weiß nicht, ob, also... Nehmen wir mal an, er würde mit dem Finger schnippen, wäre sie doch dabei, oder? Wäre sie in der Tat, obwohl er mir gegenüber felsenfest behauptet, dass zwischen den beiden die Fronten total geklärt wären und es auch klar wäre, selbst wenn ich nicht da wäre, dass da nie wieder was laufen kann würde. Kann ja sein, dass dein Freund einfach kein Interesse an ihr als Partnerin hat. Aber hat auf keinen Fall, aber umgekehrt. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich einsieht. Ja, aber umgekehrt. Interessant ist ja, dass sie weiterhin Interesse hat, als ihn als Partner zu haben. Ne? Ja, mein Hauptproblem dabei ist eigentlich nicht nur, dass ich jetzt halt meine beste Freundin so in dem Sinne verloren habe, sondern dass es inzwischen in gewisser Weise auch Probleme mit meinem Freund gibt, wenn die beiden sich treffen. Ist mir klar. Die setzt sich jetzt zwischen euch. Und eigentlich müsste dein Freund, wenn der jetzt das gut beobachtet, die ganze Szenerie, und das tut er ja, eigentlich müsste er jetzt auch auf Distanz zu diesem Mädchen gehen. Um nicht eure Beziehung zu stören. Das sind ja Irritationen, die in eurer Beziehung entstehen. Ja, natürlich. Also kein guter Typ, diese Frau, finde ich. Wie lange seid ihr, kennt ihr euch schon? Mein Freund und ich. Hm? Seit ungefähr 12 Jahren. 12 Jahre schon. Mhm. Ja. Sollte man was anderes erwarten eigentlich, ne? Aber wenn es dann hart auf hart kommt, beweist sich's dann auch, was eine gute Freundschaft ist. Ich hoffe, weißt du was, ich kann da gar nichts zu sagen weiter. Ich hoffe nur, dass dein Freund auf Distanz geht zu diesem Mädchen. Das glaube ich ihm nicht. Ja, das hoffe ich aber, weil eure Beziehung sonst auch irgendwie gefährdet ist. Ja, ja. Das ist so der einzige Problempunkt, der in unserer Beziehung überhaupt auftaucht. Mhm. Und ich habe halt zu ihm schon vorher gesagt, schon längst bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, dass er ihr gegenüber klipp und klar das irgendwo klar machen müsste. Hat er ja wahrscheinlich auch. Hat er irgendwo getan. Nur für sie kam dann irgendwo dann doch der große Schock, als er dann eines schönen Abends zu ihr meinte, pass mal auf, es wird schon aus dem einfachen Grund nichts mehr, weil ich mich in Anna verliebt habe. Und das war für sie dann auch ein Riesenschock. Anna, du musst deinem Freund klar machen, wenn er das zu sehr auf die Spitze treibt, dass er dich zu sehr verletzt damit. Und dann muss er einfach Prioritäten setzen. Ist ihm diese andere Tante da wichtig oder bist du ihm wichtig? Und dann muss er eine Entscheidung fällen. Und das musst du ihm auch so klar machen, ohne dass du zu penetrant Druck auf ihn ausübst. Da musst du auch vorsichtig sein. Ja, sicher. Ne? Weil wenn du ihm jetzt zu sehr Druck machst, dann kommt da eine Trotzreaktion bei ihm. Und dann macht das erst recht. Ne? Das musst du schon sehr vorsichtig signalisieren. Ja. Also, sie ist ein Biest, ne? So haben wir uns jetzt geeinigt. Ich wünsche eurer Beziehung alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, Anna. Tschüss. Pascal, 18 Jahre, morgen. Morgen, Jürgen. Also. Ja. Du willst mir auch von deiner Freundin, von deiner Beziehung erzählen? Richtig. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt circa 3 Monate. Mhm. Und was ist da los? Warum ist sie ein Biest? Ich habe dieses Mädchen vor circa 3 Monaten in einer Diskothek kennengelernt. Geh bitte noch ein bisschen näher an den Telefonhörer. Ich habe vor circa 3 Monaten habe ich dieses Mädchen in einer Diskothek kennengelernt. Mhm. Und für mich war es halt Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Sage ich ganz offen, ich habe so oft gedacht, ich wäre verliebt, aber jetzt weiß ich, was Liebe ist. Und es ging dann so weit, wir hatten diesen Abend viel Spaß miteinander. Den Abend drauf hat sie mir dann geweist, dass sie noch jemand anderen kennengelernt hat. An dem gleichen Abend? Vorher schon, vor mir. Und dann habe ich sie ja vor die Wahl gestellt, entweder ich oder er. Wir haben uns die Woche drauf wieder in dieser Diskothek getroffen. Und sie hat sich ja für mich entschieden gehabt. Was dann auch, ich sag mal, circa einen Monat sehr gut lief. Ich bin selbstständig, ich habe ein eigenes Geschäft. Habe dieses sehr vernachlässigt, eben für sie. Darf ich mal eben kurz fragen, mit 18 schon ein eigenes Geschäft? Was hast 17 du? Schon. Mit 17, was hast du für ein Geschäft? Ich habe eine Gaststätte. Eine Gaststätte? Mit 17 Jahren eine eigene Gaststätte? Ja, ich habe meine Ausbildung damals abgebrochen und habe halt was eigenes aufgemacht. Und wo, passt jetzt gleich zum Thema, aber ich frage, wo hast du die Kohle dafür her bekommen? Angespartes zum meisten Teil. Aha. Und bist dein eigener Herr mit 18 Jahren schon? Ebenfalls, ja. Toll. Also okay, weiter jetzt mit dem Mädel. Ja gut, wie gesagt, und dieses Mädel hat mir halt ziemlich viel Nerven geraubt. Und nach circa einem Monat, wie gesagt, fing das Ganze von vorne an. Wir haben uns auf Zeit getrennt gehabt danach, haben aber immer noch was zusammen unternommen und kamen dann auch irgendwann wieder zusammen. Und wir haben uns im Endeffekt auf eine offene Beziehung geeinigt, sprich, wenn wir zusammen unterwegs sind, nehmen wir Rücksicht aufeinander, wir sind zusammen unterwegs, fahren zusammen weg, fahren zusammen nach Hause. Und wenn wir alleine unterwegs sind, machen wir, was wir wollen. Ich muss dazu sagen, ich komme damit immer noch nicht so ganz klar. Du würdest gerne mit ihr eine richtige, klassisch feste, enge Beziehung haben. Richtig, wie es einmal war. Aber was ist denn jetzt an ihr so das, was du aussetzt, oder unserem Thema gemäß, das Biestige? Dazu komme ich jetzt. Also wir waren am Sonntag, waren wir zusammen unterwegs, wieder in dieser Diskothek, weil sie möchte einfach nirgendwo anders hin. Und dann kam es halt dazu, dass sie mit 3-4 Kerlen gleichzeitig mitten in der Diskothek dann zugange war. Wie zugange? Ja, knutschen, anfassen und. Mit mehreren Jungs in der Diskothek, in aller Öffentlichkeit, und du warst dabei auch noch? Ich war dabei, ich habe das Ganze beobachtet. Wie nah warst du? Mein Freundeskreis gesagt hat, meine Güte, was ist denn da los? Bist du eigentlich bescheuert oder was? Also meine Freunde haben von vornherein gesagt, lass das Mädchen in Ruhe. Die ist nichts für dich. Die ist einfach, naja, die ist halt nichts für dich. Und ich habe mich dagegen gesetzt und habe gesagt, nein, das ist meine Traumfrau. Ich weiß selber nicht warum, aber es ist nun mal so. Was für eine Situation für dich. Du bist da in der Diskothek mit ihr zusammen und sie fängt solche Geschichten an. Wie endete das denn dann? Hast du ihr da eine Szene gemacht oder? Selbstverständlich. Ich bin dann nachher zu ihr hin und dann war das mit diesen Leuten wieder abgetan und das endete dann so, dass sie Sonntagmorgen mit einem fremden Kerl ins Auto ging, auf dem Parkplatz, mich noch darum gebeten hat, ihre Jacke zu holen, weil es halt so spät war, um wieder reinzukommen anschließend. Also sie hat mich von vornherein informiert, hat sie gesagt, so und so. Ich war damit natürlich nicht einverstanden, hat mir das auch gesagt. Nur sie ist 19, wird dieses Jahr noch 20, geht aber noch nicht lange, ich sag mal, aus dem Haus. Ah, Pascal, das ist ja nur auch wieder so eine Geschichte, wo eigentlich alles sonnenklar ist, ne? Ja, selbstverständlich, aber sie beteuert halt immer wieder, sie liebt mich, sie möchte nur Erfahrungen sammeln. Ach Pascal, lass dir doch nicht so einen dummen Bären aufbinden. Ja, normalerweise nicht. Wenn die dich jetzt wirklich lieben würde, würde die doch nicht solche Dinge tun. Und dann vor deinen Augen mit anderen und dann noch ins Auto mit jemand anderem auf dem Parkplatz und weiß ich was, dann würde die ihre Erfahrungen mit dir suchen und sammeln. Und ja, selbstverständlich, das ist auch meine Meinung. Aber ja, aber dann sei doch auch konsequent. Und lass doch nicht auch, gerade hatten wir schon ein paar Mal so Fälle, da den Hampelmann mit dir machen. Nein, das mache ich ja auch gar nicht. Ich habe ja dann im Gegenzug, habe ich ja im Prinzip dasselbe getan. Mit dem Effekt, dass sie tierisch eifersüchtig war. Ach so. Und mich dann halt dementsprechend dann zur Sau gemacht hat und mich, oder durch diesen Zufall sind wir halt wieder zusammengekommen nach dieser Trennungszeit. Und jetzt, wie ist der aktuelle Stand? Ihr seid ja richtig, jetzt seid ihr ein Paar? Nein, eben nicht. Auch wieder nicht? Nein, wir unternehmen sehr viel zusammen. Ich war auch gestern, war ich noch da, wir haben zusammen ein Fläschchen Wein getrunken. Aber sie macht trotzdem ihre Ausflüge in andere Männerwelten. Ja, genau so wie, oder wie ich es gerne könnte. Ich sag mal, Pascal, wie lange willst du dir das antun? Das geht jetzt 3,5 Monate mit Auf und Abs. Irgendwann musst du doch auch eine klare Entscheidung fordern und sagen, nee Mädchen, also entweder so oder so. Und ich orientiere mich dann um. Diese Entscheidung habe ich schon oft genug gefordert. Ich habe oft genug gesagt. Nein, die musst du nicht fordern, die musst du für dich auch fällen. Ja, selbstverständlich. Aber ich kann halt nicht von ihr loslassen. Ja, dann mach's weiter und ärgere dich. Wir müssen Schluss machen, diese Sendung ist zu Ende. Alles Gute. Und viel Erfolg mit deinem Geschäft, deiner Kneipe. Tschüss. Tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde, morgen 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen. Domian Telefon-Talkshow mit einer offenen Sendung für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.